Erster Jahwe, warum bist du so weit weg? Warum versteckst du dich in Zeiten der Not? Zweiter, böse Menschen sind stolz. Sie machen den Armen Angst. Ich wünsche, sie werden in ihren eigenen Fallen gefangen. Dritter, der böse Mensch prahlt mit seinen Wünschen. Der gierige Mensch lobt sich selbst. Er lästert auch Jahwe. Vierter, der böse Mensch ist sehr stolz. Er denkt, Gott wird mich nicht bestrafen. Er denkt auch, es gibt keinen Gott. Fünfter, was der böse Mensch tut, gelingt ihm immer. Deine Urteile sind weit weg von ihm. Er lacht über seine Feinde. Sechster, er denkt, ich werde niemals fallen. Mir wird in Zukunft kein Unglück passieren. Siebter, er flucht viel und lügt. Er spricht auch von Gewalt. Seine Worte bringen Unglück und Zerstörung. Achter, er versteckt sich in Dörfern. Er tötet heimlich unschuldige Menschen. Er sucht nach armen Leuten. Neunter, er wartet versteckt wie ein Löwe im Gebüsch. Er wartet, um die Armen zu fangen. Er fängt sie mit seinem Netz und zieht sie weg. Zehnter, er schlägt die Armen nieder. Sie fallen zu Boden. Durch seine Kraft leiden die Unglücklichen. Elfter, er denkt, Gott vergisst das alles. Er denkt, Gott versteckt sein Gesicht. Er sieht es niemals wieder. Zwölfter, steh auf, Jahwe. Gott, zeige deine Macht. Vergiss die armen Menschen nicht. Dreizehnter, warum beleidigt der böse Mensch Gott? Er denkt, du wirst mich nicht bestrafen. Vierzehnter, du hast alles gesehen. Du siehst Leid und Kummer. Du hilfst den Menschen. Der Unglückliche vertraut dir. Du bist ein Helfer für Waisen. Fünfzehnter, zerbrich die Macht des bösen Menschen. Bestrafe seine schlechten Taten. Du wirst ihn sicher finden. Sechzehnter, Jahwe ist König für immer. Die fremden Völker sind aus seinem Land verschwunden. Siebzehnter, Jahwe, du hast die Wünsche der Armen gehört. Du machst sie stark. Du hörst ihnen zu. Achtzehnter, du gibst Weisen und Unterdrückten Gerechtigkeit. Menschen sollen auf der Erde nicht mehr stolz sein.